Kundgabe 3496. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.07.1945. Zeichen der Endzeit. Achtet der Zeichen, die sich mehren und das nahe Ende ankündigen, und ihr werdet erkennen, in welcher Phase der Endzeit ihr steht. Lasset nicht durch irdische Geschehen euren geistigen Blick euch trüben, sondern bringet sie in Zusammenhang mit dem geistigen Tiefstand, der in der letzten Zeit das Gebaren der Menschen kennzeichnet. Das lieblose Handeln der Menschen gegeneinander verrät jenen Tiefstand, der unmittelbar Anlass ist, dass eine Erlösungsperiode ihren Abschluss findet. Der geistige Tiefstand der Menschen aber verrät gleichzeitig tiefstes Dunkel in ihnen, völlige Abkehr von Gott, von geistigem Streben und darum auch Unkenntnis, dass sie in der letzten Zeit leben, dass das Ende nicht mehr weit ist. Doch ihr, die ihr strebet und den göttlichen Willen zu erfüllen suchet, ihr, die ihr ein geistiges Leben führt neben dem irdischen, ihr sollt der Zeichen achten und euch auf das Ende vorbereiten. Und ihr werdet täglich tiefer eindringen in geistiges Wissen. Ihr werdet wachsen in der Erkenntnis und es werden euch die Zusammenhänge klar werden von dem Zeitgeschehen und dem ewigen Heilsplan Gottes. Ihr werdet am irdischen Geschehen auch das Walten Gottes erkennen, der alles, auch das größte Leid, als ein Heilmittel anwendet, so dass es für den Einzelnen noch zum Segen sein kann. Gott hat dieser Zeit stets und ständig Erwähnung getan. Er hat die Menschen hingewiesen auf die Zeit des Endes und ihnen die Anzeichen vorausgesagt durch Seher und Propheten. Nicht um den irdischen Verlauf des Weltgeschehens vorauszubestimmen, sondern um den Menschen die geistige Not zu veranschaulichen, die auch Ursache des irdischen Leides, des Chaos und weltlichen Verfalles ist. Die geistige Not soll erkannt werden und ihr soll gesteuert werden. Die geistige Not aber ist zu erkennen an den Zeichen der Zeit. Und darum sollt ihr dieser Zeichen achten und wissen, dass ihr nun alle Sorge verwenden sollt auf eure und der Mitmenschen Seelen. Denn diese sind in größter Gefahr. Es wird in der Endzeit durch übertriebene Sorge um den Körper die Seele darben müssen. Ja, sie wird völlig abgedrängt werden durch Gott abgewandte Kräfte von geistigem Streben und von Gott selbst. Und in dieser Zeit der geistigen Not hat der Gegner Gottes große Gewalt über die Seelen, die aber der Wille der Menschen selbst brechen kann. Und darum wird ständig hingewiesen auf die Zeit des Endes. Es wird der Zeichen Erwähnung getan, auf dass der Wille des Menschen angespornt werde zum Widerstand, auf dass der Mensch die Gefahr erkenne, in der die Seele schwebt, und auf dass er glauben lerne, dass Gott der Erde ein Ende gesetzt hat, sowie dieser geistige Tiefstand gekommen ist, der völlige Zugehörigkeit zum Gegner Gottes bekundet. Achtet der Zeichen, die das nahe Ende verkünden. Und gehet nicht gleichgültig daran vorüber, sondern bereitet euch vor, denn das Ende wird furchtbar sein für alle, die der Mahnungen und Warnungen Gottes kein Gehör schenken und ihrem geistigen und leiblichen Untergang entgegengehen. Amen.